Kapitel 31. Sven sagt: Tina, du siehst top aus. Wie war Amerika? Tina sagt: Schön. Und total anders als Deutschland. Sven: Deine Sonnenbrille ist cool. Tina sagt: Die Sonnenbrillen von DKNY sind in den USA viel billiger als in Deutschland. Sven: Ich habe ein neues Tattoo. Er zeigt seinen Arm. Es ist ein Ferrari-Tattoo. Das ist voll cool. Ferrari steht für Power und Exklusivität. Kapitel 32. Svens Handy klingelt. Die Melodie ist We Are the Champions von Queen. Sven sagt: Ja? Hallo Papa. Wirklich? Super. Voll geil. Tschüss. Dann sagt er: Hört mal, mein Vater hat ein neues Auto über eBay gekauft. Kapitel 33. Wow, sagt Paula und applaudiert. Sven sagt: Es ist ein roter Ferrari von 1969. James Bond hatte so einen Ferrari. Paula sagt: Klasse. Kann ich auch mal mit dem Ferrari fahren? Ich liebe Autos. Sven sagt: Sicher, das machen wir, Kleine. Kapitel 34. Tina fragt: Chris, was machst du so? Chris sagt: Ich mache Musik. Und deshalb habe ich große Probleme. Er lacht. Sven meint: Musik bringt kein Geld. Tina sagt: Chris, du machst Musik? Das ist total interessant. Chris: Ich spiele Gitarre und ich singe. Tina: Ich kenne einen Musiker in New York. Er spielt Piano und er singt. Er ist fantastisch. Paula sieht Tina an. Aber sie sagt nichts. Kapitel 35. Chris sagt: Ich habe kein Geld. Viele Musiker haben kein Geld. Es gibt einen Elton John, der ist Millionär. Und es gibt 100.000 Musiker, die haben nichts. Tina sagt: Das ist egal. Musik ist wunderbar.